coming into September, we need to come into September with a momentum. Und wir möchten in den September mit einem großen Schwung eintreten. A momentum of unity. In Einheit. Passion and purpose and purity and everything we've been talking about. Und mit Leidenschaft und Vision und Reinheit und allem, worüber wir geredet haben. We don't know how much time we have. Wir wissen nicht, wie viel Zeit I don't even wir like haben. To watch the news. I mean, it's ich like, möchte mir nicht einmal mehr die Nachrichten anschauen. Wow, okay. Someone just tell me a little bit about the news. Es genügt mir, wenn mir jemand ein bisschen was erzählt. Because we may be hearing trumpets sooner than we think. Vielleicht hören wir die Posaune schneller als wir denken. And I want to be living my life at the peak of passion when the Lord returns. Und ich möchte mein Leben leben mit der höchsten Leidenschaft, wenn der Herr zurückkommt. It's interesting, the same thing happened to me and Bill at the airport. Es ist interessant, Bill und mir ist dasselbe am Flughafen passiert. He ran into this girl in the terminal. Er hat im Terminal ist dazu vielleicht mit who einer sat Frau next to him on the plane. Getroffen, also mit dieser Frau, die neben ihm im Flugzeug and the war. Same thing happened to me on the way to Russia. Und genau dasselbe ist mir auch auf I'm der running Reise to the bathroom Russland and this girl cuts in front of me and I'm like, get out also dieses Mädchen ist vor mir hineingegangen in die Schlange. And then she sits next to me on the plane. And I thought, it's und dann the same sitzt girl. Sie neben mir im Flugzeug und ich habe mir gedacht, das ist dasselbe Mädchen. I thought, this is God. Und ich habe gedacht, das muss von Gott sein. I just turned to her and said hi to her. Ich habe mich zu ihr umgedreht und habe sie gegrüßt. And then I just said, I got 1 hour to call Leningrad. Und ich habe mir gesagt, ich habe eine Stunde nach Kaliningrad. Can I ask you a question? Darf ich Ihnen eine Frage stellen? Do you have a relationship with God? Haben Sie eine Beziehung zu Gott? And time is short. Die Zeit ist kurz. And God is opening doors. Und Gott öffnet Türen. We want to walk through them. Und wir möchten durch like, sie hindurchgehen. Like never before. Wie niemals zuvor. So, we're going to start with Hebrews 12. Wir fangen mit Hebräer 12 an. Yeah, let's just start with verse 1. Fangen wir mit dem ersten Vers. Therefore, since we have so great a cloud of witnesses surrounding us. Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben. Who are these witnesses? Wer sind diese Zeugen? The people that were mentioned in Hebrews 11. Die Leute, die in Hebräer 11 erwähnt wurden. Who were these guys? Wer waren die? Who are these people? They were the most passionate people who ever lived, ever walked the face of the earth. Sie waren die leidenschaftlichsten Menschen, die jemals auf dieser Erde gewandelt sind. People like Abel and Moses. Leute wie Abel und Mose. Noah. Who builds an ark? You don't even have a skill saw. Wer baut eine Arche, ohne dass er eine Säge hat? You don't even have a chainsaw. Der hat nicht einmal eine Kettensäge. You gehabt. Don't even have a crane. Der hatte nicht einmal einen Kran. Maybe he made one. Vielleicht hat er sich selber gebastelt. I mean, who builds an ark the size of an aircraft carrier? Aber wer baut so eine Arche, die so groß ist wie ein Flugzeugträger? And tell me he's not a passionate person. Du kannst mir nicht erzählen, dass der nicht leidenschaftlich if ist. If I had to pick one of these people to be, wenn ich mir aussuchen müsste, God wer says, von denen you can be one. Ich sein könnte, wenn Gott sagen würde, du kannst einer von denen sein, I'm going to be Noah. Dann will ich dann Noah sein. I want to build that ark. Me and Bill. Ich will diese Arche ark, bauen. Right? I say I want to be Noah, but I only if Bill's with me. Aber nur wenn you know? Bill dabei yeah. ist. Wouldn't you love to build that thing? I would love to build that thing, man. Ich würde es lieben, so eine Arche zu bauen. 20 years, man. That's es wird zwar 20 Jahre dauern. Moses. So have a guy like Moses. Oder einen Mann wie Moses. Leads him through the Red Sea and then just. Er führt sie durch das Rote Meer. Going through the wilderness. Und dann durch die Wüste. And then there's Samson, you know. Und dann Simson. Samson, oh Lord, avenge my eyes. Herr, rieche meine Augen. Brings the whole house down. Und dann lässt er das ganze, den ganzen Tempel zusammenfallen. And of course David and all these Gideon. Und natürlich auch David Abraham. Und Gideon und Abraham. This is the cloud of witnesses. Das ist die Wolke von that Zeugen, surrounds us. Die uns umgibt. These are people who completed the course. Das sind Leute, die den Wettlauf beendet they haben. Finished the race. Das Rennen beendet they did haben. What God wanted them to do. Und sie haben getan, was Gott wollte, dass sie tun. We can be written in here. Und wir können auch hier verzeichnet you know, in werden. In the Hebrews 11 in heaven, when it's extended version, you in know. Hebräer 11 im Himmel, in der and, erweiterten you know, Version. This huge book and we're looking and we're going ein riesiger Wälzer und wir schlagen da. Da ist die TG Lebkasse. Okay, watch this now. Schaut euch das an. a great cloud of witnesses surrounding us. Now, we talked about three things that were in that covenant that Bill Bright made in 1947. Wir haben über drei Dinge gesprochen, die in diesem Bund vorkamen, die der Bill Bright 1967 geschlossen hat. As we said, Bill Bright started Campus Crusade for Christ. Bill Bright hat Campus Crusade für Christus ins Leben gerufen. 50 years later. Und jetzt ist es 50 Jahre später. Over 50 million people came to know Christ through that organization. Und inzwischen sind über 50 Millionen Menschen zu Christus gekommen durch diese Organisation. He made a threefold covenant. Er hat einen dreifachen Bund geschlossen. Number one. Erstens. To prayer. A passion for Gebet, prayer. Eine Leidenschaft fürs Gebet. Connect with God. Setz dich in Verbindung mit Gott. Number two, a passion Zweitens, for purity. Eine Leidenschaft für die Reinheit. Have a passion against what is not clean. Sei mit Leidenschaft gegen das an, was nicht rein ist. Lying. Gegen Lügen. Hypocrisy. Gegen Heuchelei. Greed. Selfish. Have a passion against it. God, convict me, please. Gott, bitte überführe mich. Give me an anger toward it. Mach, dass ich wütend bin darauf. To watch my mouth, what I say, what I think. Mach, dass ich aufpasse, was ich sage und was ich denke. Help me to recognize what spirit I'm of. Hilf mir zu erkennen, in welchem Geist ich bin. This morning we talked about a horsefly. Do you know what a horsefly is? Heute haben wir über Bremsen gesprochen. When I used to swim in Pastor Matt's pool, when we were teenagers. Als Teenager sind wir in Swimmingpool bei Pastor Matt. Those darn horseflies, right? It's about 3 centimeters long. Und da waren so 3 Zentimeter. They land on your head, you don't feel it. Und die setzen sich auf deinen Kopf und du spürst das nicht. They don't sting you. They bite you. Und die stechen dich nicht nur, sondern die beißen dich. You can feel those teeth just sink into your skull. Und du fühlst, wie sie ihre Zähne in deinen Kopf vergraben und das tut weh. Hear someone cry, horsefly! Und es hat immer jemand geschrien, like eine Bremse. In like a jet, you know, like one of those helicopters, you know. Oder wie ein Hubschrauber. And we go underwater, try to get away from it. Und wir sind untergetaucht, um ihnen zu entkommen. And we're looking for it, and it's like, it's on your head, wait, oh, jetzt sitzt auf deinem Kopf. Hurry, beweg dich nicht. Boom, we try to kill it, right? Und wir haben versucht, sie zu erschlagen. And you know it says in 1 Peter 5 that the devil's like a roaring lion. Im 1. Petrus 5 steht, Satan ist wie ein brüllender Löwe. He's seeking someone to devour. Und er sucht jemanden, den er verschlingen kann. And if we think the devil doesn't want to devour someone in our church, we're not thinking right. Und wenn wir nicht denken, dass Satan niemanden in unserer Gemeinde verschlingen will, dann sind wir im Irrtum. But he doesn't look like a roaring lion. Aber er sieht nicht aus wie ein brüllender Löwe. He's more like a horsefly. Sondern er schaut eher aus wie so eine Bremse. You don't know he's landed on you. Und du weißt nicht, dass er auf dir gelandet until ist. Until someone says, you got a horsefly, hold it. Bis nicht jemand sagt, du hast eine Bremse, bleib stehen. And you know, it's interesting from my point of view that this horsefly, this like, I just, you know, this spiritual horsefly that's got the nature of a lion. Von meiner Sichtweise aus, diese geistliche Bremse, die die Natur eines Löwen hat, just lands on people. Die landet auf Menschen. I mean, we all know when he has landed on us. Wir wissen das alle, wenn sie auf uns gelandet ist. If I had people raise their hand now, they say he's landed on me. Wenn ich die Leute jetzt aufzeigen lassen würde, dann würden sie sagen, ja, and ist auf mir gelandet. We become funny. We become weird. Und wir werden dann seltsam merkwürdig. We think things we shouldn't think, and then we say things we shouldn't say, and wir denken Dinge, die wir nicht denken sollten. Feel things we shouldn't feel. Wir sagen Dinge, die wir nicht sagen sollten. And suddenly, wir fühlen Dinge, die wir nicht fühlen sollten. We're under the control of another spirit. Und plötzlich sind wir von einem anderen Geist beherrscht. And somebody. Und jemand. Somebody is getting devoured. Und jemand wird gerade verschlungen. And then somebody is devoured by that person. Und jemand anderer wird wieder von dieser Person verschlungen. Then you've got Galatians 5:13, biting and devouring one another. Und dann kommt es zu Galater 5:13, dass wir einander beißen und verschlingen. We don't wrestle against flesh and blood. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Open this window a little. What do we wrestle against? Sondern wogegen kämpfen wir? We wrestle against spirits in the atmosphere. Wir kämpfen mit Geistern in der Atmosphäre. Principalities and powers. Mit Mächten und Gewalten. They are coming against us. Sie greifen uns an. And they want to destroy. Und sie möchten zerstören. The devil in John 10:10 is come to steal. In Johannes 10:10 ist der Teufel gekommen, um zu stehlen. Take what's not his. Das zu nehmen, was nicht ihm gehört. But greater is he that is in us. Aber größer ist der, der in uns ist. Than he that's in the world. Als der, der in der Welt ist. Turn to somebody and say, Amen. Dreh dich zu jemandem und sag Amen. Now there's the third thing. Und das dritte. Is purpose. Unsere Vision, unsere Bestimmung. And now let's look, and you'll see these in Hebrews 12. Und diese Dinge wird man auch in Hebräer 12 sehen. Okay, let us lay aside every encumbrance and the sin that so easily entangles us. Lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns ständig umstringt. Lay it aside. Lege es ab. Be passionate for purity. Trachte mit Leidenschaft nach Reinheit. And run the race. Und laufe das Rennen. That's our purpose. Das ist unsere Bestimmung. We have a race to finish. Wir haben ein Wettrennen, das wir abschließen müssen. Let's finish it. Und mach, dass wir es abschließen. But run it with endurance, the race that's set before you. Aber laufe mit Ausdauer, mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt. And here's the third one. Und hier kommt jetzt das dritte. Fixing our eyes on Jesus. Und aufsehen zu Jesus. If we all fix our eyes on Christ. Wenn wir alle aufsehen zu Jesus. This is the key to our success. Das ist der Schlüssel für unseren Erfolg. If you fix your eyes on people, you will always, always, always be disappointed. Wenn du deinen Blick richtest auf die Leute, auf die anderen, dann wirst du immer enttäuscht werden. We are all fixing our eyes on Christ. Wir sollen alle unseren Blick richten auf Jesus. And if I fix my eyes on people, God will make sure that those people disappoint you. Und wenn ich aufsehe zu Leuten, dann wird Gott sicherstellen, dass mich diese Menschen enttäuschen werden. Fixing our eyes on Jesus, the author and perfecter of faith. Also unseren Blick richten auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Watch the passion in his life to finish his purpose. Schaut euch die Leidenschaft in seinem Leben an, um seine Bestimmung zu beenden. Who for the joy that was set before him endured the cross. Der um der Freude willen, die vor ihm gesetzt war, das Kreuz erduldete. Despising the shame. Und die Schande gering achtete. And has sat down at the right hand of the throne of God. Und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Now here we start the message. Und hiermit beginnen wir die Botschaft. For consider him who has endured such hostility by sinners against himself. Gedenkt an den, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sündern erduldet hat. So that you will not lose, so that you will not grow weary and lose heart. Damit ihr nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lasst. This is what the devil wants. Das will der Teufel. Wants us to get tired. Er möchte, dass wir ermatten. Wants us to lose heart. Dass wir den Mut verlieren. He wants us to not see things the way that they really are. Er möchte, dass wir die Dinge nicht so sehen, wie sie wirklich sind. Er möchte, dass wir Dinge durch seine Brille sehen. I talked to somebody this week in our church. Ich habe diese Woche mit jemandem in unserer Gemeinde gesprochen. I'll use this as an example. Und ich verwende das jetzt nur als Beispiel. The person said to me, I don't like coming to church anymore. Diese Person hat zu mir gesagt, ich komme nicht mehr gerne in die Gemeinde. Because there's so many people I don't know. Weil es so viele Leute gibt, die ich nicht kenne. I understand that. Und das verstehe ich vollkommen. You come to church and it's not the church you used to know. Du kommst in die Gemeinde und die Gemeinde ist nicht mehr so, wie sie früher war. This is the way the devil wants us to see it. Und so will Satan, dass wir es sehen. But is Philip here tonight? Philip. Aber ist Philip hier heute Abend? How many days we spent interceding at Krihubergasse for the lost in the mornings? Aber wie viele Tage haben wir damit zugebracht, dass wir Fürbitte geleistet haben für die Verlorenen in der Krihubergasse? Der Axel war auch dort und wir haben Holz nachgelegt und wir haben immer in der Früh gebetet. Praying, God, oh God, open doors, oh God, use us someday, oh God. Und haben gebetet, Gott öffne Türe und Gott gebrauche uns eines Tages. Und wir waren auf unseren Knien und haben gebetet und gefastet und gebetet. And suddenly the people are there. Und plötzlich sind die Leute da. Sie sind da. Du brauchst nicht mehr auf die Kärntenstraße gehen, sondern sie stehen tatsächlich in der Tür. They're in the door and they're actually looking for a seat. Und sie suchen nach einem Platz. And then it's like The devil somehow sits on the shoulder, puts another pair of eyeglasses on, and we got the horsefly right on our head. Auf deiner Schulter und setzt eine andere Brille auf und du hast eine Bremse sitzen direkt auf deinem Kopf. We come in like people. Und du kommst rein und sagst so viele Leute. All the people. I don't even recognize my shirt. Alle diese Leute, vor lauter Leuten erkenne ich meine Gemeinde nicht wieder. You know what? It happens to everybody. We all get like das that. Passiert like, jeden. Wir werden alle so. We can all see things the wrong way. Wir können all die Dinge falsch betrachten. Now watch. The devil wants us to grow weary and lose heart. Der Teufel will, dass wir den Mut sinken lassen und dass wir ermatten. Now Jesus had incredible hostility against him. Jesus hat unglaubliche Widerstände erdulden müssen. What did he do? Was hat er getan? He preached. He made bread. He healed people. Er hat gepredigt. Er hat das Brot vermehrt. Er hat Menschen geheilt. They despised him so much. Sie haben ihn so sehr verachtet. And it was the other kingdom. Und das war das andere Königreich. Because they said, we know who you are. Und sie haben gesagt, wir wissen, wer du you bist. You are the holy one. We know. Du bist der Heilige. Wir wissen and he das. Would say, you be quiet. Und er hat gesagt, schweig. And he would rebuke the demons. Und er hat die Dämonen zurechtgewiesen. Say, und sie haben gesagt, geh weg von uns. Wow. Well, the devil knows who we are too. Der Teufel weiß auch, wer wir sind. The problem is we don't know who we are. Das Problem ist, wir wissen nicht, wer sometimes wir sind. Sometimes we just forget manchmal who we are. Wir vergessen einfach, wer wir sind. We are the arch enemy of God's arch enemy. Wir sind die Erzfeinde des Erzfeindes Gottes. And Jesus was unbelievably resisted. Und Jesus wurde unglaublich widerstanden. The same crowd that said Hosanna, Hosanna. Dieselben Leute, die geschrien haben Hosanna, Hosanna. Not just a week later, it says crucify him, crucify him. Haben nur eine Woche später geschrien ans Kreuz mit ihm. Wow. Now this same resistance is coming against anyone who wants to connect with God. Dieser selbe Widerstand wird sich auch gegen jeden richten, der mit Gott verbunden sein will. Live pure. Der rein leben will und seine Bestimmung erfüllen will. Es wird Widerstand geben. Und dieser Widerstand wird kommen. Far more powerful than anything that you and I can deal with. Und er ist viel stärker als alles, mit dem wir fertig werden können. That's why it says in Ephesians 4:3. Deswegen steht in Epheser 4:3. Endeavoring to keep the unity of the Spirit. Trachtet danach, die Einheit des Geistes zu bewahren. In the bond of peace. Im Band des Friedens. With all humility. Mit aller Demut. Long suffering. Aller Langmut. And forbearance. Und allem Ertragen. With all humility. Mit aller Demut. All long suffering. Mit aller Langmut, all forbearance, und aller Geduld, doing everything you can to keep the unity of the Spirit. Und tut alles, was ihr könnt, um die Einheit des Geistes zu bewahren. Now watch this, and we'll get right to the message. Schaut euch das an, und dann kommen wir gleich look zur Botschaft. Look at the connection between verse 4 and verse 5. Schaut euch an die Verbindung zwischen Vers 4 und Vers 5. Or verse 3, the hostility. Now look. Oder Vers 3, dieser Widerstand, diese Feindschaft. Verse 5 and Vers 5. Now verse 4 first. You have not yet resisted to the point of shedding blood in your striving with sin. Ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde. Mary's grandfather did. Der Großvater von Mary hat das getan. He gave his blood. Er hat sein Leben gegeben. And someday some of us may be called to give our blood. Und vielleicht müssen wir auch unser Blut dafür zu geben. About increased hostility in Europe. Ich höre jeden Tag von zunehmender Feindschaft gegen die Christen in Europa. We are not going to be a majority in the future. Wir werden not a majority now. In der Zukunft keine Mehrheit sein. Wir sind auch jetzt keine. But you have a lot of these radical Muslims coming in. Aber es gibt eine Menge radikaler Muslims, it's going to be one heck of a mission die eindringen. Field. Und das wird ein riesiges Missionsfeld sein. It may become dangerous. We don't know. Vielleicht wird es gefährlich it's already werden. Dangerous wir wissen in England es nicht. Right now. In England ist es jetzt schon gefährlich. But look at this principle. Now go to verse 5. Aber schaut euch dieses Prinzip an in Vers 5. You have forgotten, and we forget this. Und ihr habt bereits vergessen. You have wir vergessen das. The exhortation which is addressed to you as sons. Und ihr habt bereits den Trost vergessen, der zu euch redet wie zu seinen Kindern. My son, do not regard lightly the discipline of the Lord. Mein Sohn, achte nicht gering die Erziehung des Herrn. Now that resistance and the discipline are put together. Dieser Widerstand und die Disziplin werden hier zusammengeführt. God uses that to discipline us. Gott gebraucht das, um uns zu disziplinieren und and zu erziehen. If we don't see, if we separate those two, und wenn wir das nicht sehen und wenn wir diese beiden voneinander trennen, und wenn wir nicht erkennen, dass wenn die Dinge nicht so laufen, wie wir sie gerne hätten, that it's God. Dass das von Gott kommt. Nothing can hinder the purpose of God. Nichts kann den Plan Gottes behindern. In Isaiah 14, 27. In Jesaja 14, 27. I have chosen that as my life verse. Ich habe das mir ausgesucht als meinen Lebensvers. Because ever since I got saved, denn seit ich gerettet there wurde, has been so much resistance, habe ich so viel Widerstand erdulden müssen. That I thought I'll never fulfill God's purpose with all of these things in the way. It's hopeless. Ich habe mir gedacht, ich werde nie den Plan Gottes erfüllen können. Da gibt es so viele Sachen und es ist hoffnungslos. And then I saw that verse that nothing can frustrate God's purpose. Und dann habe ich diesen Vers gesehen, dass nichts Gottes Plan zunichte machen kann. That's my verse right there. Nothing. Und ich habe mir gedacht, das ist mein Vers, nichts. Put together with Romans 8:28. Und zusammen mit Römer 8, 28. You squish it around, mix it around a little bit. Und du mixt das durcheinander. Put a little bit of 2 Corinthians 4, 15. Und streust ein bisschen was von 2. Korinther 4, 15 right? Dazu. All things for your sakes. Alles ist um euretwillen. Count it all joy. Yeah, yeah, yeah, und yeah, yeah. Erachtet alles für lauter Freude. Makes a nice tea. Und da wird ein guter Tee draus. Wonderful. It's wonderful. Wunderbar. Now, where was I? If we don't recognize, this is so key. Wenn wir nicht erkennen, und das ist wirklich ein Schlüssel für unser things Leben, that disappoint us, dass die Dinge, die uns enttäuschen, that we seem to, like, why am I being resisted? Why is this happening? Warum wird mir so widerstanden und warum passiert das? If we don't recognize it as God allowing it, wenn wir nicht erkennen, dass Gott das zulässt, it doesn't mean that we don't pray through it. Das heißt nicht, dass wir jetzt beten, um da durchzukommen. Now, could you imagine if the Lord had just lost nicht his beten. Temper? Könnt ihr euch vorstellen, wenn der Herr jähzornig geworden wäre? Judas, what are you going to kiss me? Judas, was willst du? Du willst mich küssen? Boom. 3 years I trained you. 3 Jahre habe ich dich jetzt ausgebildet. Komm her. What are you guys coming to arrest me for? Ihr kommt daher und wollt mich festnehmen. Na, kommt's nur her. Angels come down. Engel kommt herunter. Anybody else got any plans here? Will noch jemand was von mir? Come on. I mean, he could have done that. He didn't do that. Er hätte das tun können, aber er hat's nicht gemacht. It was God's plan. It was. He learned obedience to the things he suffered. Es war Gottes Plan, dass er den Gehorsam lernt durch die Dinge, die er erlitten hat. But he had to pray himself through that. Aber er musste beten, um da durchzukommen. It was not easy. Und es war nicht leicht. In recognizing this as allowed by God doesn't make it any easier. Und auch wenn wir erkennen, dass Gott das zulässt, dadurch wird es nicht leichter. Nothing easier. Überhaupt nicht this leichter. This puts peace in your heart, but it doesn't keep the nails out of your hands. Das gibt dir zwar Frieden ins Herz, aber die Nägel sind trotzdem in deinen Händen. Now, let's skip over to verse 12. Springen wir zum Vers 12. It says, like, when you recognize it, it says, therefore strengthen the hands that are weak and the knees that are feeble. Darum stärkt die müden Hände und die wankenden Knie, wenn ihr das erkennt. And make straight paths for your feet. Und macht sichere Schritte mit euren Füßen. Verse 14, pursue peace with all men. Vers 14, jagt dem Frieden nach mit jedermann. Verse 15, see to it that no one comes short of the grace of God. Vers 15, und seht darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume. What is one of God's greatest expressions of his grace toward us today? Was ist einer der größten Ausdrucksweisen der Gnade Gottes he speaks with me. Für uns? He talks to me. dass er mit mir spricht, dass er mit mir redet. You get in his word, you spend time with him and he talks. Du beschäftigst dich mit seinem Wort, du verbringst Zeit mit ihm und er spricht. You ask him a question and he gives an answer. Du stellst ihm eine Frage und er gibt dir eine Antwort. Wow. Wow. Don't fail the grace of God. Talk to him. Und versäume nicht die Gnade Gottes. Sprich mit ihm. Watch this, that no root of bitterness springs up causing trouble. Dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse und Unfrieden anrichte. Which by many are defiled. Und viele durch sie unrein werden. The word defiled means they're stained. You're stained. Und dieses Wort unrein heißt, dass sie befleckt sind. You take on another color. Dass du auf einmal eine andere Farbe angenommen hast. You're stained with another spirit. Du bist befleckt mit einem anderen Geist. Now stain just goes through you. You're saturated. Und dieser Fleck dringt ein in dich und du wirst durchdrungen davon. Now let's just go to verse 16. Watch. Gehen wir zu Vers 16. Example, for that there be no immoral or godless person like Esau. Ein Beispiel, dass nicht jemand sein Abtrünniger oder Gottloser wie Esau. He's immoral. Er ist unmoralisch. He's not pure. Das heißt, er ist nicht rein. He's godless. Er ist gottlos. Which means he doesn't pray. Das heißt, er betet nicht. And he sold his birthright. Und er hat sein Geburtsrecht which means verkauft. He threw away his purpose. Das heißt, er hat seine Vision weggeschmissen. The three of them are there again. Und diese drei sind hier wieder. And then when he wanted it back, he never got it. Und als er das zurückhaben wollte, hat er es nicht mehr wiederbekommen. Because he was godless. Weil er gottlos war. We have to connect with God. Wir müssen mit Gott verbunden sein. Now turn to Psalm 50 with me and we'll start to close it up. Schlagt mit mir Psalm 50 auf. We'll take it up a little higher und dann kommen wir zum Abschluss. Now watch this. This is Psalm 50, verse 7. Psalm 50, Vers 7. In 1 through 6, God is calling the earth and heaven to bear witness. In Vers 1 bis 6 ruft Gott die Erde dazu auf, Zeugnis abzugeben. Verse 7, he says, Hear, O my people, I will speak, O Israel, I will testify against you. In Vers 7, Höre mein Volk, lass mich reden, Israel, ich will wieder dich zeugen. I am your God, I am God, your God. Ich, Gott, bin dein Gott. And then he goes into all these things, you know, you do all these burnt offerings for me, which are fine. Und dann sagt er, was sie alles tun, er bringt mir diese Brandopfer da und das ist toll. But look at verse 12. If I were hungry, I would not tell you. Aber schaut euch Vers 12 an. Wenn mich hungerte, wollte ich dir nicht davon sagen. The world is mine. Der Erdkreis so ist mein. Und you worship me like you're doing me a favor. Ihr betet mich an und ihr glaubt, dass ihr mir damit einen Gefallen tut. Bringt dieses Kalb hier herüber, diese Kuh. We're gonna do this for God, man. Jetzt machen wir was für Gott. Da wird Gott sich aber freuen. Well, we did God a favor. Wir haben jetzt Gott einen Gefallen erwiesen. Big cow. Das war nämlich eine große Kuh. God says, und Gott sagt, you think I'm hungry? Glaubst du, ich habe Hunger? Think if I'm hungry, I'm gonna tell you. Think like you're doing me a favor here? Glaubt ihr, wenn ich hungrig bin, dann sage ich es euch. Glaubt ihr, tut mir einen Gefallen? This is all empty worship. Das ist nur leere Anbetung. This is for you. Das ist für euch. Not for me. Aber nicht für mich. Now watch. And we'll get right to it. Look at the offering God wants, verse 14. Schaut euch das Opfer an, das Gott sich wünscht, im Vers 14. Offer to God a sacrifice of thanksgiving. Opfere Gott Dank und Now this is the message right here. Das offer ist jetzt to God Botschaft. A sacrifice of thanksgiving. Opfere Gott Dank. And pay your vows to the Most High. Und erfülle dem Höchsten deine Gelübde. Look at this verse. Call upon me in the day of trouble. Das, und schaut euch diesen Vers an. Und rufe mich an in der Not. Circle this verse. Ringelt diesen Vers ein. I shall rescue you and you shall honor me. So will ich dich erretten und du sollst mich preisen. So we come into some kind of resistance. So wir treffen auf diesen Widerstand. Disappointment. Oder wir erfahren Enttäuschung. Things are not working out the way we thought. Es klappt nicht so, wie wir es uns wünschen. This is like my whole life, you know? Das ist mein ganzes Leben. Man, oh man, like what is pull, resistance. You just keep immer moving. Wieder Widrigkeiten. And God keeps, you keep calling to the Lord. Und du rufst immer wieder den and Herrn God an. He rescues you, right? Und Gott errettet dich. And we honor him with a sacrifice of thanksgiving. Und wir ehren ihn durch ein Dankopfer. Des, this is the way it works. Durch das Opfer des Dankes. Und so things don't go our way and we see it as God. Obwohl es nicht so ist, wie wir es gern hätten. Not, aber wir sehen, dass es von Gott kommt. Not as people, nicht, dass es von Leuten as kommt, God. Sondern von Gott. So we begin to thank God for an opportunity. Und wir beginnen Gott zu danken für diese Gelegenheiten. Lord, how did I get in this situation? Herr, wie bin ich nur in diese Situation hineingeraten? They said they would come, but they didn't come. Der hat gesagt, er kommt, aber er ist nicht gekommen. I'm still here. Ich bin trotzdem da. Okay. Call upon the Lord. Rufe den Herrn an. I will rescue you. Ich werde dich erretten. And you will honor me. Und du wirst mich ehren. Sounds simple. Klingt einfach. But look at verse 16. Aber schaut euch Vers 16 an. But to the ungodly, God says. Aber zum Gottlosen spricht Gott. Now that can be any one of us. Und das kann jeder von uns but sein. We're not connecting with God. We are without God. Wenn wir nicht in Verbindung mit Gott sind, sind wir ohne Gott. I can be an ungodly preacher of the gospel. Ich kann ein gottloser Prediger des Evangeliums sein. I preach the gospel, but I never fellowship with God. Ich predige das Evangelium, aber ich habe nie Gemeinschaft mit Gott. To the ungodly, God says, why or what right have you to tell of my statutes? Aber zum Gottlosen spricht Gott, was hast du von meinen Geboten zu reden? To take my covenant in your mouth. Und nimmst meinen Bund in deinen Mund. Watch this verse. Und schaut euch diesen Vers an. For you hate discipline. Da du doch Zucht hast. See where it all starts? Seht ihr, wo das alles beginnt? We don't recognize that it's God's discipline. Wir kennen nicht, dass es Gottes Disziplin ist. God is always disciplining us. Gott diszipliniert uns immer. So we don't look at each other. Damit wir nicht aufeinander schauen. We go to God. Sondern damit wir and zu Gott gehen. What the discipline is to do. Und das soll die Disziplin bewirken. It's so that we have to connect with God. Dass wir mit Gott in Verbindung treten müssen. What if everything just worked exactly how we thought things would work? Was wäre, wenn alles so funktionieren würde, wie wir es gern hätten? Never any personality conflicts. Es gibt nie Meinungsverschiedenheiten. We were all just best friends. Und jeder wäre mit dem anderen toll befreundet. Und du würdest sagen, ich habe alle in der Gemeinde so lieb. I not only love them, I like them all. Nicht nur, dass like ich sie everybody. Liebe, ich mag sie sogar nobody noch. Has any, ich mag alle. Everybody has such a nice side. Nobody has another side. Alle haben nur Schokoladenseiten. Yeah, they're just all wonderful people. Das sind alles wunderbare this Leute. This is a great life, the Christian life. Das christliche Leben ist so großartig. Und wir würden nur wachsen und wachsen und wachsen. 60.000, 120.000 Leute. Und wir würden sagen, das macht so viel Spaß. Und wir würden das alles ohne Gott abziehen, weil wir nie auf Gott schauen müssen. Gott zwingt uns, emporzuschauen zu ihm. Er zwingt uns, in Verbindung zu sein mit ihm. Er zwingt uns, dass wir zu ihm ausrufen. This is the discipline. Das ist die Disziplin. Number one, connect with God. Nummer eins, verbinde dich Number mit Gott. Number two, purity. God purifies us in this process. Zweitens, Reinheit. Gott reinigt uns in diesem Because Prozess. As we cry to him and can't find him, denn wenn wir zu ihm ausrufen und ihn nicht finden können, dann sind wir bereit, alles wegzuwerfen, um ihn zu finden. God, answer me. Don't be silent. Gott, antworte mir, schweige nicht. In Psalm 28, don't be silent. Im Psalm 28, schweige nicht. I'm going into the pit. Ich falle in die Grube. Where are you? Wo bist du? Answer me. Antworte mir. Am I proud? Bin ich stolz? Am I self-righteous? Bin ich selbstgerecht? Forgive me, just answer me, cleanse me, please. Vergib mir, antworte mir, reinige mich, bitte. Das bewirkt die Disziplin. And then God releases his purpose. Und dann vollbringt Gott seinen Plan. But watch the next phrase. Aber schaut euch den nächsten Satz an. And you cast my words behind you. Du wirfst meine Worte hinter dich. Wow. Now this is the problem. Das ist das Problem. We come into situations. Wir treten in eine Situation. And we are getting resisted by an unseen army in Ephesians 6:12. Und wir erfahren den Widerstand einer unsichtbaren Armee in Epheser 6:12. Principalities, power, spirits. Die Mächte und die Gewalten und die Geister. I bet you if we could look at, you know, into Satan's files and find out how many demons he dispatches toward our people, we'd be shocked. Ich wette, wenn wir Satans Akten da Einsicht hätten und wenn wir sehen würden, wie viele Dämonen er auf unsere Gemeinde loslässt, dann wären wir schockiert. Radar screen. Ein Radarschirm. We could put it over our church. Und wir würden den über unsere Gemeinde stellen. How many of those little red things would show up? Like, oh my, look at that. Und ich frage mich, wie viele rote Punkte da aufleuchten würden. It's right near the door. Jetzt steht einer vor der Tür und da ist noch einer da drüben. Goodness gracious, look at them coming down the street. Liebe Güte, die kommen die Straße herunter. They stopped right at the door. Und jetzt stehen sie vor der Tür und jetzt ist einer schon drinnen. What's the word? We would be. Wir wären shocked. Schockiert. We would be like, I'm not going in there. Wir würden sagen, da gehe ich nie wieder hinein. I'm not going on the street anymore. Ich gehe auch nicht wieder auf die Straße. Die sind ja überall, wie eine Armee. It's principalities. Das sind Gewalten. Yeah, no kidding. They're everywhere. Also, die sind überall. Kein Scherz. And the saddest thing is when we don't know what spirit we're of. Und das Traurigste ist, wenn wir nicht wissen, in welchem Geist wir sind und wenn sie in unserer Mitte sind. And the devil loves, I'll close with this, he loves to use God's discipline. Und Satan liebt es, Gottes Disziplin zu gebrauchen. To accuse God and get us to doubt. Um Gott anzuklagen und uns dazu zu bringen, dass wir zweifeln. And God is training us to look up. Aber Gott trainiert uns, dass wir hinaufschauen. The devil is saying God has abandoned you. Und der Teufel sagt, Gott hat dich verlassen. So this is the battle. Das ist die Schlacht. What's the battle line? Wo ist die Front? Between the two kingdoms. Zwischen den zwei Königreichen. Can God be trusted? Kann man Gott vertrauen? The one side is saying no. Die eine Seite sagt nein. And all of heaven is saying yes. Aber der ganze Himmel sagt ja, ja. And we are right in the middle saying, what are we going to listen to? Und wir stehen da in der Mitte und sagen und fragen uns, wem hören wir dazu? Them or them? Now denen watch. Oder denen? We throw the word behind us. Wir kehren uns ab von dem Wort. We go to Bible school. We learn the Bible. Wir gehen in die Bibelschule. Wir lernen die Bibel. Wir haben unsere Kärtchen. We're memorizing verses. Wir lernen Verse auswendig. We got a little Bibles in the car, in the bathroom. Wir haben eine kleine Bibel im Auto, im Bad. And then resistance. Und dann kommt dieser Widerstand. Like, wait a minute. Und du sagst, Moment mal. And we get all upset. Und wir werden völlig aufgeregt und durcheinander. Und wir werfen diese Karten hinter uns. Because we hate the discipline. Weil wir die Disziplin hassen. I hate discipline. I can't stand it, you know. But we gotta ich hasse learn. Dieses Disziplinieren. You know, we can't like really hate it. We just gotta like hate it for a moment and say, okay, Lord, I'm sorry. Also es ist okay, wenn wir sie ein bisschen hassen und dann sagen, ja, es tut mir leid. It's painful. It doesn't get any easier. Es ist schmerzlich und es But wird nicht leichter. But it's worth it. Aber es ist es wert. Now imagine all the verses we throw behind us. Stellt euch all die Verse vor, die wir hinter uns werfen. Instead of confessing, the battle is the Lord's. Anstatt dass wir bekennen, die Schlacht gehört dem Herrn. We throw it away. Sondern wir schmeißen Instead diese Verse of confessing, weg. All things work to the good for those who love God. Anstatt dass wir bekennen, alle Dinge wirken zum Guten für die, die Gott lieben. We throw it away. Wir schmeißen das weg. How about all things are for our sakes? Wie ist das mit dem, alles geschieht um unseretwillen? In everything give thanks, for this is the will of God. In allem gib Dank, denn das ist der Wille Gottes. How about Romans 8:18? Wie ist es mit Römer 8:18? For I reckon that all of our suffering can't be compared with the glory that will be revealed in us. Denn ich denke, dass das ganze Leiden ist nichts im Gegensatz zur Herrlichkeit, die offenbart wird an uns. 2 Corinthians 4:17. Oder 2. Korinther 4:17. These light afflictions. Diese leichte Bedrängnis are for but a moment. Dauert nur kurz an. But they work for us a great weight of eternal glory. aber sie bewirkt für uns ein ewiges, großes Maß an Herrlichkeit. He's saying that you speak the word. Und er sagt, ihr spricht das, sprecht das Wort aus, comes, aber wenn dann Widerstände kommen, you throw it away. Dann schmeißt ihr es weg. Instead of applying it and slapping it on that situation. Anstatt dass ihr es anwendet und auf diese Situation draufknallt. This is how we get into Hebrews 11. So kommen wir zu Hebräer 11. When Moses faced the Red Sea, als Moses dem Roten Meer gegenüberstand, sagte er, be still, schweige, and see the salvation of God. Steht da und seht die Errettung des Herrn. Das ist unglaublich. Are we facing a Red Sea anywhere? Sehen wir uns einem Roten Meer gegenüber irgendwo? Siehst du dich vor einem Roten Meer stehen? Du hast keinen Weg, wo du hingehen kannst. You don't know my husband. Du kennst nicht meinen Mann. You don't know my wife. Du kennst nicht meine Frau. Du kennst nicht meine Schwiegermutter. It's like a Red Sea. Das ist wie ein Rotes Meer. Ja, genau. Okay, ever hear of Moses? Hast du je von Moses was gehört? Who's that? Wer ist das? Moses went right through the Red Sea. Moses ist direkt durch das Rote Meer durchgezogen. Das ist die Disziplin, eine Verheißung auszusprechen. To connect with God through His Word. Dich mit Gott zu verbinden durch sein Wort. When we separate these two, wenn wir diese beiden voneinander trennen, we are in deep, deep trouble. Dann sitzen wir wirklich in der Klemme. We are like sitting ducks for the devil. Wir sind wirklich eine leichte Beute für den Teufel. He just comes in and what does he do? Er kommt daher und was macht er? Bitterness in the heart. Bitterkeit im Herzen. Bitterness. Bitterkeit. You don't know what happened to me. Du weißt nicht, was mir passiert ist. You don't know what happened. Du weißt nicht, was mit mir passiert ist. Let me tell you what happened to me. Ich erzähle dir, was mit mir passiert ist. How about if I tell you first what happened to Jesus? Wie wäre es, wenn ich dir zuerst sage, was mit Jesus passiert ist? The Son of God came down and was nailed to a cross. Der Sohn Gottes kam auf die Erde und wurde an ein Kreuz genagelt. Crucified. Gekreuzigt. Okay, tell me what happened to you. Und jetzt sag mir, was hast du mitgemacht? This is the battle right there. Das ist die Schlacht and gerade all of us hier. Become angry, reactionary and to some point bitter. Und wir alle werden wütend und wir reagieren negativ und wir werden auch in gewissem Maße verbittert. But we have to take it to God and repent of it. Aber wir müssen damit zu Gott gehen. Get cleansed. Und umkehren davon. Because und uns reinigen lassen. This is the plan. It's never going to stop. Denn das ist der Plan und das wird nie aufhören. And it's not people, it's God. Und es sind nicht die Leute, sondern es ist von Gott. And so if I think like this, und wenn ich so denke, suddenly I can give thanks in everything. Dann kann ich plötzlich Dank sagen für alles, now, in allem. I can honestly say I have a hard time giving thanks in everything. Ich gebe das ehrlich zu, dass es mir schwerfällt, in allem Dank zu sagen. How many people gave thanks in everything this week? Anybody? Wie viele Leute haben Dank gesagt in allem diese one? Woche? Thanks, gibt es jemanden? Okay. Es gibt zumindest einen. Right? Preis den Herrn für ihn. In everything give thanks, for this is God's will. In allem gibt Dank, denn das ist Gottes Wille. When it says that bitterness defiles us. Es steht, dass Bitterkeit uns verschmutzt. That's because we separate the resistance from the hand of God. Und zwar deswegen, weil wir den Widerstand von der Hand Gottes trennen. And even if it's satanic, it still was allowed by God. Und selbst wenn es von Satan verursacht war, Gott hat es trotzdem zugelassen. The Father allowed Jesus to be butchered on the cross. Der Vater hat es zugelassen, dass Jesus am Kreuz abgeschlachtet wurde. Amen. Amen. So we're coming into September. September kommt näher. With great expectation. Und wir haben sehr große Erwartungen. And, we're coming into the beginning of now the building project. Und das Bauprojekt wird jetzt richtig beginnen. For all these bewilligungs and all these papers and all these, und wir warten noch auf die Baubewilligungen und and die Papiere. Slowly it's beginning. Aber langsam kommt alles ins Rollen. Oh boy, is the devil waiting. Und he's waiting. Der Teufel wartet auf uns. Oh boy, people blame, oh, this is going to be a good one. Just let them try this building. Und das wird wirklich. We can cause such a stir, it'll be unbelievable. Sorry, didn't get it. We can cause such problems. Also sie können, er kann wirklich, wir können wirklich große Probleme. Das denkt der Satan. Wir können wirklich große Probleme da verursachen. Und das wird so lustig für uns. Sagen die Dämonen. Außer wenn wir unsere Augen auf Jesus richten. Dann wird alles okay sein. Beten wir. Father in heaven, we thank you tonight. Vater im Himmel, wir danken dir heute Abend. Boy, we are people, just people. Wir sind einfach nur menschlich. We have your spirit. Wir haben einen Geist. And we have access to you. Und wir haben Zugang zu dir. And we've all been disappointed. Und wir sind alle enttäuscht geworden. Hurt. Alle verletzt worden. All gone through hell at times. Und wir sind alle manchmal durch die Hölle gegangen. Some of us are sick. Manche von uns sind krank. Physically and some in other ways. Manche körperlich und manche auf andere Weise. And Lord, you have not withheld these things. Und Herr, du hast uns das nicht vorenthalten. But we have you. Du hast es nicht zurückgehalten, aber wir haben and dich. Your grace is sufficient. Und deine Gnade ist genug. Lord, thank you for this time here. Danke für diese Zeit hier. And Lord, we pray that when we leave here on Friday or Saturday, und wir beten, dass wenn wir am Freitag oder Samstag von hier wieder wegfahren, exactly dass wir dann genauso denken, wie du es dir wünschst von uns. Wir beten in Jesu Namen. Amen. Amen.